Die Eiszeit Mona Lisa und der Puppenspieler aus Brno sind heiße Kandidaten für animistische Experten, die man mit Müllerbeck Angerkok oder, wie Dekola es so schön formulierte, der Bequemlichkeit halber Schamanen nennen könnte. Sie gehören beide in ein Umfeld, in dem das vorstellbar scheint. Vor der Maximalphase der letzten Eiszeit vor rund 25.000 bis 30.000 Jahren lebten nordöstlich der Alpen in jenem Raum, der heute Österreich, Tschechien und die Slowakei umfasst, Gruppen von Jägern, die im engen Austausch standen. Auch die berühmte Venus von Willendorf gehört in den Kontext des Pawlowien. Zumindest halbjährig waren die Menschen hier sesshaft und bildeten entsprechend vielgestaltige Kulturtechniken aus. Da war ein spiritueller Experte auch überregional bekannt und erreichbar. Zumal die beiden vorgestellten Individuen nicht sonderlich mobil gewesen sein durften. Tatsächlich fällt auf, dass gerade in den außergewöhnlichen Gräbern der Zeit oft Menschen mit körperlichen Auffälligkeiten lagen. Das gilt auch für eines der reichsten Begräbnisse des jungen Paläolithikums, das Doppelgrab von Sungir, ca. 32.000 Jahre alt, 200 Kilometer von Moskau gelegen. Darin lagen ein 11- bis 13-jähriger Junge und ein 9- bis 10 Jahre altes Mädchen. Zumindest nahm man das bis vor kurzem an. Wieder einmal wurde man durch die Genetik eines Besseren belehrt. Auch das jüngere Kind ist männlich. Seine Beine waren von Geburt an deformiert. Die Vermutung, dass dafür Inzucht in den kleinen Gruppen im Spiel gewesen sein könnte, ließ sich nicht erhärten. Erstaunlicherweise war den beiden Jungen der Oberschenkelknochen eines Erwachsenen beigegeben, der mit Rötel gefüllt war. Auf dem Grab eines daneben bestatteten Mannes lag die Schädeldecke einer Frau. Dazu Speere aus Mammutelfenbein. Der ältere Junge besaß wohl einen Gürtel aus 250 durchbohrten Zähnen von Polarfüchsen. Beide trugen einst mit Elfenbeinperlen geschmückte Kleidung. Während sich im Grab des Mannes 2.936 Perlen fanden, waren dem älteren Kind 4.903 und dem jüngeren 5.274 Elfenbeinperlen mitgegeben. Diese waren ein Drittel kleiner als die des Erwachsenen, also extra für die Kinder angefertigt worden. Experimente zeigen, in jeder Perle steckt eine gute Stunde Arbeit.